wird wie das letzte, werde ich es nicht überleben. Tödlich. Da ist sich aber jemand sicher. Weiter? Du bist hässlich. Ich hab nichts damit zu tun.